So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Bremen, heißer Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Fern, so fern dem Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, alles lieb, so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Viele Jahre schwere Froh, harte Arbeit, karger Lohn. Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim. Alles liegt so weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Mich an, ihr goldenen Sterne. So schön, schön war die Zeit. Grüßt die Liebe in der Ferne. So schön, schön war die Zeit. Mit Freud und Leid verringt die Zeit. Alles liegt so weit, so weit. So schön, schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein?